Kapitel 3 Ein schönes Leben. Faust ist guter Dinge. Jetzt hat er einen Helfer und kann im Luxus leben. Oder nicht? Er sieht in seine Kasse. Sie ist bald leer. All die Bücher, die großen Abendessen mit vielen Gästen. Seit einiger Zeit spielt er auch und verliert viel. Er muss wieder zu Geld kommen. Aber wie? Mephistopheles, ruft Faust seinen Diener. Er erklärt ihm die Situation. Aber mein Herr, antwortet Mephisto, mach dir keine Gedanken. Du hast doch mich, deinen treuen Diener. Und du sollst alles bekommen, was du brauchst. Du hast nur noch wenig Geld? Das ist nun wirklich kein Problem. Teller, Gläser und Schüsseln hast du. An den Rest denke ich. Ich will dein Koch und Kellner sein. Nur eine Magd darfst du nicht nehmen, die ihre Nase in unsere Küche steckt und anderen Leuten davon erzählt. Einen Famulus oder Jungen darfst du dir nehmen. Auch Freunde und Gäste einladen, jeden Abend, wenn du willst. Mit ihnen sollst du Spaß haben und fröhlich sein. Das hört Faust gern. Doch ganz klar ist ihm die Sache nicht. Mein lieber Mephistopheles, woher willst du denn all das bekommen, was wir hier essen und trinken? Mein lieber Faust, auch Kleider und Schuhe. Und alles, was du brauchst. Ich kann diese Dinge von Königshöfen holen oder aus dem Palast des Sultans. Ich mach das schon. Nur eins musst du tun, lieber Faust. Ich weiß ja nicht, was du am liebsten isst und trinkst. Schreib mir also bitte auf, was abends und morgens auf dem Tisch stehen soll. An alles andere denke ich. Das lässt Faust sich nicht zweimal sagen. Er nimmt ein Blatt Papier und schreibt auf, was er zu Abend essen will. Gebratene Hühnchen, Rinderbraten, Gänseleber. Dazu schreibt er die Namen dreier teurer und seltener Weine. Ich will doch einmal sehen, was dieser Mephistopheles kann, denkt er. Abends um 7 ist der Tisch gedeckt. Neben dem Teller steht ein schön gearbeiteter, goldener Trinkbecher. Wo kommt denn dieser Becher her? Will Faust wissen. Frag das nicht, lieber Faust. Freue dich einfach über seine Schönheit. Brötchen und alles andere liegt schon auf dem Tisch. Mephistopheles bringt dann 6 oder 8 Teller mit leckerem Essen. Alles ist warm und schmeckt sehr gut. Die 3 Weine, die Faust haben wollte, bringt Mephistopheles auch. So gut habe ich noch nie gegessen. Danke, Mephistopheles. Von nun an braucht er sich um Geld keine Gedanken mehr zu machen und braucht auch nicht zu arbeiten. Täglich hat er jetzt Gäste. Goldmacher und Studiosen sitzen bei Faust am Tisch. Man isst und trinkt viel. Faust ist fast immer betrunken. Auf dem Land, das ihm der Onkel hinterlassen hat, arbeitet niemand mehr. Die Leute in der Stadt und vor allem die Nachbarn beginnen zu reden. Was macht denn nur dieser? Wovon lebt dieser Faust? Fragen sie. Kaum vorzustellen. Er arbeitet nicht, hat immer Gäste. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Herr, sagt Mephistopheles eines Tages zu Faust. Wir müssen das anders machen. Jemand muss auf deinen Feldern arbeiten. Die Leute müssen sehen, wie du dein Geld verdienst. Wie bitte? Fragt Faust. Ich soll arbeiten? Aber nein, antwortet Mephistopheles. Lass mich nur machen. Vom nächsten Tag an sieht man Männer auf den Feldern und im Garten Fausts arbeiten. Na also, sagen jetzt die Leute in der Stadt. Früher oder später musste er doch ans Geldverdienen denken. Nun regnet es in diesem Jahr wenig und die Bauern ernten nicht viel. Auf Fausts Feldern ist die Ernte 3-mal so groß. Doch niemand denkt sich etwas dabei. Jetzt hat Faust immer elegante Schuhe und Kleidung. Nur das beste Essen und die besten Weine. In seinem Haus ist es immer warm, auch wenn niemand an Heizung denkt. Und doch ist Faust noch nicht zufrieden. Das ist ja alles gut und schön, mein lieber Mephistopheles. aber Geld habe ich noch immer nicht. Und ich brauche welches zum Spielen. Ich will auch nicht immer nur zu Hause bleiben, sondern als großer Herr an den Spieltischen im Lande sitzen. Also? Ach, Herr Faust, ich habe dir doch immer alles gebracht, was du brauchst. Auch auf deinen Feldern lasse ich arbeiten. Und jetzt sprechen die Nachbarn nicht mehr schlecht von dir, wenn du jetzt mit viel Geld unter die Leute gehst. Ja, ja, ich danke dir für alles, was du bis jetzt getan hast. Du hast deine Sache sehr gut gemacht. Aber der Pakt war, du tust für mich, was ich will. Wenn du das nun nicht mehr tun kannst oder willst, sag es nur. Also bekomme ich das Geld? Ja oder nein? Mephistopheles sieht, dass Faust böse wird und antwortet schnell. Ja, ja, mein Herr. Denk nicht, ich bin ein Lügengeist. Was du wünschst, sollst du haben. Aber bitte denk auch an den Pakt. Wenn jemand schlecht über dich oder meinen Herrn spricht, musst du etwas tun. Aber natürlich, mein lieber Mephistopheles.